Wie die Bären einst Sizilien eroberten, nach dem Roman von Dino Buzzati. Vor vielen Jahren ging Leoncio, der König der Bären, mit seinem Söhnchen Tonio in den Bergen Pilze suchen. Tonio! Rief König Leoncio. Tonio! Wo bist du nur? Zwei Jäger der Menschen hatten den Sohn des Königs geraubt. Seit jenem Tag fand König Leoncio keinen Frieden mehr. Traurige Jahre vergingen, bis ein Winter kam, der kälter war als alle Winter zuvor. Seine frostigen Finger krallten sich in das dicke Fell der Bären. Die Bärenmütter waren am Ende ihrer Kräfte und die Bärenkinder jammerten, dass es ein Elend war. So konnte es nicht weitergehen. Lasst uns ins Tal steigen, sagte ein Bär, ein Beherzter. Es ist immer noch besser, mit den Menschen zu kämpfen, als hier oben Hungers zu sterben. Die Bären wussten damals noch nicht, wie böse die Menschen wirklich waren und welche furchtbaren Waffen sie besaßen, um Tiere zu fangen und einzusperren. Vielleicht finde ich ja auch mein Söhnchen wieder, murmelte König Leoncio. Denn er hatte sich damals nicht getraut, seinen Bären zu sagen, dass die Jäger Tonio entführt hatten. Ein König, der nicht mal auf seinen Sohn aufpassen kann, ist ein schlechter König. Und so beschlossen die Bären, die Berge zu verlassen und in die Ebene hinabzusteigen. In der Stadt herrschte damals ein Grobian, über den man gar nichts Gutes sagen kann. Ein Großherzog, Tyrann und Despot, mit ner riesigen Nase, ganz hässlich und rot. Und wer nicht schwur, den schlag ich tot. Und wer nicht schwur, den schlag ich tot. Hört den Marsch, ihr Lumpenpack, da los, jetzt bald, zack, zack! Und schon beginnt das Metzeln, Schreien, Toben. Der Herzog unten und die Bären von oben. Doch was vermögen die Bären mit Lanze und Spitze gegen Gewehre, Kanonen und Geschütze? Die Bleikugeln prassen, der Schnee färbt sich rot. Wer schaufelt die Gräber, so viele sind tot. Die Bären sterben hin wie Fliegen. Wir machen euch alle, wir werden euch kriegen. Der Großherzog lacht und winkt mit der Krone. Doch keiner bemerkt jenen Bärenbabone. Der klettert darauf auf den riesigen Felsen und formt gewaltige Bälle aus Schnee. Und wenn ich das hier richtig erkenne und sehe, dann lassen die Schneeballmassen die Soldaten des Herzogs erblassen. Rette sich, wer kann! Was zögerst du noch? Das Blut in den Köpfen, es hämmert und pocht. Die Bären jubeln Sieg und Hurra! Kein Feind, kein Herzog mehr da! Der Einzige, der von den Großherzöglichen noch in der Gegend herumstand, war Professor von Ambrosia. Als Zauberer und Hofastrologe guckte er die ganze Nacht in die Sterne. Außer wenn es neblig war. Dann betrachtete er seinen Zauberstab. Den er allerdings nur ein einziges Mal verwenden darf. Danach ist seine Kraft erschöpft und man kann ihn wegwerfen. Oder sich allenfalls den Rücken damit kratzen. Professor Ambrosia ist nicht sehr groß. Er hat eine ziemliche Knollennase über seinem verfilzten Bart und um die Schultern trägt er einen Umhang voller Fettflecken. Ob der Professor gut oder böse ist, das müsst ihr selbst entscheiden. Als sich der Großherzog nun also aus dem Staub gemacht hatte, da war Professor Ambrosia mit einem Male arbeitslos. Und er ging zu den Bären. Ich könnte euch Reichtum und Glück bescheren, flunkerte Ambrosia. Und die Bären sagten, na gut, wenn er doch schon mal da ist. Er soll aber seine fettige Jacke mal waschen. Kann er denn auch Honig herzaubern? Na gut, darf bleiben, sagte schließlich auch Bärenkönig Leoncio. Ambrosia durfte also bei den Bären bleiben, die er aber still und heimlich hasste, weil sie schuld waren an dem ganzen Durcheinander. Denen werde ich's zeigen, den Bären, den Feigen, dachte er und beschloss, die Biester, wie er sie nannte, Biester, Biester, Biester, verdammte Biester, zum Geisterfelsen zu führen. Einfältig wie sie waren, würden sie beim Anblick der Gespenster sofort tot umfallen. Mindestens. Traurig, schweigsam und düster ragte über Abgrund die Burg, die besagte. Und sei's aus Aberglaube oder Unwissenheit, sie erfreute sich schauriger Berühmtheit weit und breit. Man sagte, wer in diesen Mauern schläft, ist am Morgen bestimmt vor lauter Angst schon gestorben. Gespenster, Masken, Spuk und Geister wohnen dort in Massen zu Bataillonen. Die Burg Geisterfels war ziemlich verfallen, ganz schön scheußlich und voller Ungeziefer. In allen alten Burgen leben ja Gespenster, wie ihr wisst. Meistens eins. Wenn es hochkommt, mal zwei oder höchstens drei. Aber in der Burg Geisterfels konnte man sie gar nicht zählen. Es waren Hunderte, wenn nicht Tausende. Es soll ja Mütter geben, die das mit den Gespenstergeschichten nicht verstehen. Ganz recht. Mich zum Beispiel. Ich bin Mutter und dieser ganze Gespensterkram geht mir schon lange auf die Nerven. Die Kinder haben Angst und nachts fangen sie schon an zu schreien, wenn nur mal ein Auto vorbeifährt. Meine Kinder kriegen jedenfalls keine Gespenstergeschichten vorgelesen. Basta! Vielleicht hat diese Mutter ja recht. Aber ich kenne kein einziges Gespenst, das einem Kind schon mal was Böses getan hätte. Außerdem gibt es in Sizilien heutzutage sowieso keine Bären mehr. Und die Stadt des Großherzogs steht auch nicht mehr. Ja, das ist alles so lange her, dass es wirklich nichts mehr gibt, wovor man sich fürchten müsste. Professor von Ambrosia hatte aber eine solche Wut auf die Bären, dass er sich nicht von seinem Plan abbringen ließ. Biester, Biester, Biester, verdammte Biester. Er gab König Leoncio also den Rat, die Bären für diese Nacht auf die Burg zu führen. Dort könnten sie schlafen, essen und sich vergnügen. Ich gehe inzwischen schon los, um alles vorzubereiten. Und schwupps war er weg. Als Zauberer wusste er sehr gut, dass die Geister nicht gefährlich waren und behandelte sie ohne große Vorsicht. Heraus, heraus, Freunde! Er rannte durch die verfallenen Säle, die schon in der Dämmerung lagen. Aufwachen! Es kommen Gäste! Und es kamen Gespenster in Scharen aus Orgelpfeifen und Samovaren. Da nimmt er den Blasebalg zur Hand, ja, den für den Kaminfeuerbrand, um in die Ritzen zu blasen und Ecken und die edlen Geister aufzuwecken. Der Tag ist grad richtig, ihr Grafen und Damen. Das Geschrei des Katers, Nacht und Abend. Und auch ihr hochwerte Exzellenzen, macht mir das Vergnügen, ganz grasslich zu glänzen. Heute Abend großes Schreckprogramm. Zähneknirschen, heulen, krächzen, fix und stramm. Mit Ketten rasseln, munter drangsalieren. Je schlimmer, desto besser, kann ich garantieren. Mitternacht, Geisterstunde. In diesem Moment zog König Leoncio an der Spitze seiner Bären durch das verfallene Tor und wunderte sich. Alles dunkel. Keine festlich gedeckten Tafeln. Und keine Musikanten. Wie es Ambrosia versprochen hatte. Stattdessen kamen aus einem großen Spinnennetz in der Ecke ein Dutzend Geister auf Leoncio zu und schnitten Grimassen. Doch die arglosen Bären schienen gar keine Angst zu haben. Da hielten die Geister inne und hörten auf mit Stürmen und Toben. Ja, das ist doch... Eines der Gespenster zeigte auf König Leoncio. Das ist doch unser lieber König. Wie ist das möglich? Erkennst du mich denn nicht? Ich weiß wirklich nicht. Ich bin Teofilo. Teofilo? Ja, das sind Gideone, Pufis, Zampette und Lasone. Deine treuen Bären. Nun endlich erkannte sie der König. Seine Bären, gerade im Kampf gegen den Großherzog gefallen, waren schon in Geister verwandelt. Sie hatten sich auf die Burg geflüchtet und sofort Freundschaft mit den anderen Gespenstern geschlossen. Zur Feier des Wiedersehens wurden gleich ein paar Feuer entzündet und man tanzte zu den Klängen eines improvisierten Orchesters. Und Ambrosia? Der hatte sich in eine muffelige Ecke zurückgezogen und verwünschte die Dummheit der Geister und die Arglosigkeit der Bären. König Leoncio dagegen tanzte ein ganzes Weilchen und besprach sich dann mit dem alten Bären Teofilo, der in unserer Geschichte leider nur für ein paar Minütchen auftaucht und noch dazu als Gespenst. Aber er ist so ein braver Kerl, dass es nicht nett wäre, ihn ja ganz zu vergessen. Außerdem wusste Teofilo etwas, das für den König sehr wichtig war. Es geht um deinen Sohn Tonio. Hast du ihn gesehen? Weißt du, wo er steckt? Nein, König Leoncio, ich habe deinen Sohn leider auch nicht gesehen. Aber ich habe erfahren, wie ihn die Jäger hingebracht haben. Sag es mir, weißer Teofilo, bitte. Er befindet sich im 3 Uhr nachts. Das Ende der Geisterstunde. Auf einmal lösten sich alle Gespenster in Luft auf und verwandelten sich in einen flüchtigen Nebel, der in den Sälen leise säuselnd noch ein wenig zitterte und dann ganz verschwand. Leoncio hätte vor Zorn in Tränen ausbrechen können. Daran zu denken, dass er beinahe erfahren hätte, wo sein Tonio sich befand. Auf die nächste Nacht war nicht zu hoffen, denn es gab ein strenges Gesetz, dass sich die Geister nur einmal im Jahr zeigen dürfen. Tonio befindet sich also im K. Aber welches Wort zum Teufel konnte das sein? Kiosk, Klabautermann, Kindergarten, Kutter, Konservendose, Kunterbund, Klatschtante, Kamel, Kirschkuchen, Klamotte, Keller. Es war sinnlos. Viel zu viele Wörter fingen mit dem Buchstaben K an. Ob der Alte vielleicht auf das Castel Cormoran anspielt? Smirillo war nicht der Schlauste unter den Bären, aber er hatte ein gutes Herz. Meist stand er abseits, versunken in einen seiner großartigen Träume. Castel Cormoran. Das fängt immerhin mit K an, also vorne und hinten. Und das Castel Cormoran war damals die mächtigste aller Festungen auf Sizilien. Nach seiner Niederlage hatte sich der Großherzog dorthin zurückgezogen und er fühlte sich ruhig, behaglich und sicher. Wir werden dem Castell einen Besuch abstatten, verkündete König Leoncio und dachte dabei keineswegs an Krieg. Vielleicht gibt es da Kuchen und Töpfe voller Honig. Ja, guter Smirillo. Wir werden mit den Menschen Freundschaft schließen. Und siehe da, als es Abend wurde, tauchten am Horizont im letzten Strahl der Sonne die Türme und silbernen Kuppeln der Stadt auf. Die Bären spazierten guten Mutes auf das eiserne Tor zu. Halt! Wer da? Rief ein Wachtposten, der die Bären von seinem Beobachtungsturm erspäht hatte. Und er gab zur Sicherheit einen Schuss ab, wie es ihm der Großherzog befohlen hatte. Smirillo! Nein! Zu spät. Der Schuss hatte den treuen Smirillo genau ins Herz getroffen. König Leoncio ließ das Signal zum Angriff blasen. Vorwärts, ihr Tapferen! Wir stürmen das Castel Cormoran! Aber wie? Und womit? Mit Flinten und Säbeln gegen Mauern aus Stein und Tore aus Eisen? Von den Mauern ein Geprassel von Schüssen, Flammen und Rauch. Das Ende der Welt schien gekommen. Und irgendeiner schleuderte von der Spitze der Festung sogar große Felsblöcke herunter. Majestät, die Dinge stehen schlecht. Wir haben einiges abgekriegt. Der Bär Frangipane sah rein äußerlich nach gar nichts aus. Aber er hatte einen scharfen Verstand. Das weiß ich, mein lieber Franzipane. Es steht sehr, sehr schlecht. Die Soldaten brennen uns ordentlich was aufs Fell. Und wir werden wieder eins draufkriegen. Es sei denn... Und Frangipane konnte Dinge erfinden. Werkzeuge und geniale Maschinen. In den Bergen hat es ihm allerdings immer am notwendigen Material gefehlt. Es sei denn... König Leoncio war ganz schön neugierig geworden. Es sei denn, es finden sich etwa 50 Bären, die schwindelfrei sind. Komm, ich will dir was zeigen, Majestät. Ich habe da nämlich gewisse Sächelchen gebastelt. In einem abgelegenen Winkel hatte sich Frangipane mit allerlei Gerät, das er während des Marschs der Bären zusammengesammelt hatte, eine Werkstatt eingerichtet und so manche Maschine gebaut. In eine davon, eine Wurf-, Schleuder- und Katapultmaschine, hätte man ein Kalb samt Hörnern hineinstecken können. Damit werden wir es schaffen, du wirst sehen. Ist das dein Ernst, Frangipane? Und ob das sein Ernst war, aber hört selbst, was geschieht. Es knallt der Kanonissimo. Heraus schießt ein Bär direttissimo. Auf einer Kugel, Bein auf beiden Seiten. Als würd auf einem Pferd erreiten. Wie später einmal durch die Lüfte zu Hause wird der berühmte Baron von Münchhausen. Dann dort das Katapult, dann guck mal, guck. Ein anderer Bär springt auf und zuckt. Es ist doch wohl nichts Schlimmes geschehen. Auf seinem Löffelsitz habt ihr's gesehen. Und wird hinausgeschleudert über alle Köpfe in die Unendlichkeit der Schöpfung fliegen wie die Vögelchen hinauf. Bis auf die Dächer kriegen kaum noch Schnauf. Und die Leitern, die hoch sich ranken, doch eine davon gerät ins Wanken. Hardauts in Stücke, sie zerschellt. Drei Bären werden speergeprellt. Pass auf, rechts unten, dort genau. Eine schöne Bescherung, schau nur, schau. Da gibt's einen Krieger, der liegt. Von dem Hieb, den er über'n Schädel kriegt. Aber gleich seht ihr ihn wieder vorwärts springen. Wie ein Sturmbock nicht zur Ruhe zu bringen. Moral, ihr seht die Belagerung schön immer besser und besser vor sich gehen. Die Führung der Festung berät sich, während das Katapult weiterschleudert. 27 Bären, weitere 23 spediert die Kanone. Was auf den Leitern läuft, ist auch nicht ohne. Die Soldaten des Großherzogs sind ziemlich besoffen und nicht gewöhnt, dass sie werden getroffen von Teufelsmaschinen. Im Bauch zu viel Schnaps, der sie umhaut und staucht. Ich kann's nicht besser erklären. Oh Mann, ein Schrei nur, rette sich, wer kann. Der eine flüchtet, der andere stürzt munter von der Mauer in die Rinne darunter. So ist's nun einmal. Die Prahlsucht der einen, der Sieg all der anderen. Das muss ich ja reimen. Und während draußen die Soldaten von den Bären ganz gehörig was auf die Mütze bekamen, feierte drinnen im Excelsior-Theater die feine Gesellschaft den Namenstag des Großherzogs mit einer pompösen Galavorstellung. Der Großherzog amüsierte sich aufs Großherzöglichste. Der Angriff der Bären schien ihn nicht weiter zu beunruhigen. Nur ab und zu winkte er einen Offizier zu sich heran. Gibt's was Neues? Alles bestens, durchlauchtigste Hoheit, antwortete der Offizier. Denn er hatte nicht den Mut, die Wahrheit zu sagen, die alles andere als lustig war. In Wirklichkeit ging nämlich alles drunter und drüber. Die Bären hatten die Festung schon erstürmt und drangen in die Straßen der Hauptstadt ein. Und was passierte inzwischen auf der Bühne im feinen Excelsior-Theater? Meine hochverehrten Damen und Herren, sehen Sie nun das Wunder der Wunder. Das kleinste dressierte Bärchen der Welt, Goliath! Das Bärchen, ein kleiner, dicker Brummer. Es bringt die größte aller Nummern. Und im Umkreis von 4000 Meilen soll sich nirgendwo so ein Wundertier finden. Toll! Aber bald offenbarte sich die Katastrophe auch im Theater. Der kleine Bär Goliath hatte gerade mit seinen erstaunlichen Vorführungen begonnen. Er balancierte auf einem Seil 20 Meter hoch über dem Boden der Bühne und drehte dabei ein chinesisches Schirmchen. In diesem Moment erschien König Leoncio auf der Bühne. Wer auch nur einer von euch muckst sich oder macht. Irgendwelche Faxen, wollte Leoncio sagen, aber er konnte nicht. Warum sagt Leoncio auf einmal nichts mehr? Warum stürzt er sich nicht auf den Großherzog, um ihn gehörig zu rütteln und zu schütteln? Warum streckt er die Pfoten nach oben und schwankt, wie wenn er betrunken wäre? Und jetzt im spannendsten Augenblick wäre da nicht ein kleines Rätsel schick. Also wer kennt es vom Sehen samt Struppelhärchen, unser famoses Seiltänzerbärchen. Ich schwör's, ihr habt es schon gesehen. Es wollte euch damals schon der Atem vergehen. Denkt ein bisschen nach, na los, schon kommt. Ihr findet's gleich, es kommt euch prompt. Ihr seid doch wie die Füchslein so schlau. Also, wer ist es? Na sicher, genau. Tonio! Und auch der kleine Bär erkannte die Stimme des Vaters, obwohl Jahre vergangen waren. Papa! Papa! Tonio winkte mit seinem chinesischen Schirmchen unter den tausend Lichtern des Theaters. Tonio! Das brave Bärchen, dem sie den lächerlichen Namen Goliath gegeben hatten, um damit mehr Aufsehen zu erregen. Da fällt ein Schuss. Der Großherzog hatte die Lage erkannt und auf Tonio geschossen, um sich zu rächen. Die Pistole hatte einen Griff aus Elfenbein, besetzt mit kostbaren Steinen. Wer mit ihr schoss, verfehlte niemals sein Ziel. Damit hätte er König Leoncio treffen können. Aber nein, seine Bosheit ist noch schlimmer, als wir es ohnehin schon wissen. Er wollte lieber den Sohn töten. Natürlich haben die Bären sofort Feuer gegeben und mit ihren Kugeln den Großherzog durchsiebt, der tot zu Boden fällt. Und Tonio? Oh weh. Da liegt er, leblos, während sein Vater ihm zur Hilfe eilt. Stopp! Kann ich vielleicht auch noch mal was sagen? So geht das doch beim besten Willen nicht. Erst dieser ganze Gespensterkram, bei dem kein Mensch schlafen kann, und jetzt soll auch noch das Bärchen erschossen werden? Was soll denn das? Könnt ihr da hinten vielleicht mal einen Augenblick ruhig sein? Also lasst euch doch bitte mal was einfallen. Was weiß ich? Einen verzauberten Maulwurf vielleicht? Oder das zweite der drei goldenen Haare des Teufels? Oder eine weiße Taube, die durch ein vergessenes Fensterchen hereinfliegt und diesem Ambrosia eine ordentliche Standpauke hält? Einfach das kleine Bärchen wegsterben lassen, also sowas. Und ihr kommt jetzt mal her und hört endlich auf, Quatsch zu machen. 1, 2, 3, 4, in dem stillen Theater hier, taumeln jetzt und schwanken, nicht als schwarze Gedanken. Wie das kleine Bärchen also in seinem Blute lag und sich im großen Theater eine tragische Stille verbreitete, da kam durch ein vergessenes Fensterchen eine weiße Taube hereingeflogen. Die Taube der Güte und des Friedens, murmelte Professor von Ambrosia, der sich durch ein Hintertürchen ins Theater geschlichen hatte. Er kannte die Taube aus dem Paradies, von wo aus sie vor langer Zeit auf getrennten Wegen losgezogen waren. Sei gegrüßt, alter Zauberer. Es sieht so aus, als bräuchte das Bärchen deine Hilfe. Was geht mich das Bärchen an? Ich hab's nicht angeschossen. Dir ist ein Zauber gegeben. Aber ich hab doch nur diesen einen klitzekleinen Zauber. Und wenn er verbraucht ist, dann bin ich nur noch ein ganz gewöhnlicher alter Zausel, der einen Arzt rufen muss und ekelhafte Arzneien schlucken, wenn er krank ist. Dieser Zauber in all seiner Pracht ist für dieses kein anderes Wunder gemacht. Von goldenen Bergen hatte der Zauberer Ambrosia geträumt, von Schlössern und goldenen Bechern. König wollte er werden und Kaiser. Heere und Flotten besiegen, eine indische Prinzessin heiraten. Alles, alles, alles. Und nun hört, wie Professor von Ambrosia in einem Augenblick großartiger Schwäche das fortgibt, woran er sein Leben lang festgehalten hatte. Klee, Püree und Bilsenkraut, eingemahlen, durchgekaut. Mandragora, Krötenmann, löse deinen dunklen Bann, dass ein Wesen leben kann. Da öffnete das Bärchen wieder beide Augen und gleich stand es auf und keine Spur mehr von dem Loch, das die Kugel verursacht hatte. Na also, geht doch. Warum denn nicht gleich so? Und nun, meine Damen und Herren, Bärinnen und Bären, haben wir allen Grund, ein Fest zu feiern. Kuchen, Eis etc. Tralali und tralala, lecker Mäulerlabend, von jetzt an bis zum Abend. Weiter geht's im Dunkeln, glühen, tanzen, funkeln. Von links und auch von rechts, Orchester voll des Blechs. Und sie tanzen ohne Sorgen bis in den roten Morgen. Aber dann wird's viel zu schnell, zum Ende hin ganz hell. Ach, so ist es nun mal im Leben. Eben war's noch eben und schwupps, nimmst dem Leben nicht krumm. Ist alles, was gewesen, auch schon wieder um. Da hilft kein Klagen und kein Verzagen, kein Fluchen und kein Schrei. Eben war's noch eben und gleich sind 13 Jahre vorbei. 13 Jahre sind vergangen, als wär's ein Tag gewesen. König Leoncio regiert Sizilien und keiner hat je den Mut oder auch nur irgendeinen Grund gehabt, ihm zu trotzen. Menschen und Bären leben zusammen in heiterer Gelassenheit. Man sagt sogar, Professor von Ambrosia, der inzwischen so alt ist wie die Domglocken, habe seine nächtlichen Tüfteleien wieder aufgenommen und es fertiggebracht, sich einen neuen kleinen Zauberstab herzustellen. Nur für den Fall einer Krankheit und auch nur, wenn sie nicht allzu schwer ist. Es ist ja nur ein klitzekleiner Zauberstab. Aber was ist mit König Leoncio? Ach. Immer wieder wandern seine Blicke durch die großen Fenster des Palastes hinüber zu den fernen Bergen, die hinter den hohen Türmen der Stadt aufragen. Waren die vergangenen Zeiten nicht doch schöner? Dort oben in der wunderbaren Einsamkeit der Felsen? Damals nur Wacholderbeeren schlafen auf den Pinienästen, heute Glaspokale leeren und den Wanst mit Kaviar mästen. Och, wie ging's uns damals mies und wie zufrieden ist man heute. Doch eines fehlt zum Paradies. Ich sag's euch offen, liebe Leute, wie leicht war's uns damals doch ums Herz, ohne Gold, Wein und auch Netz. Vielleicht ist König Leoncio unzufrieden, weil er erkennen muss, wie sich seine Bären verändert haben. Einst waren sie bescheiden, einfach, geduldig und gutmütig. Und jetzt? Überheblich, ehrgeizig, voller Neid und Launen. Bären, die Kleider tragen, Mäntel und Uniformen. Das kommt davon, wenn man 13 Jahre unter den Menschen lebt. Sie fluchen, stehen morgens spät auf und werden von Tag zu Tag hässlicher. Er ärgerte sich, blieb aber trotzdem geduldig, denn er war ein guter König mit einem weichen Herzen. Bis sich eines Tages etwas ereignete, das alles auf den Kopf stellen sollte. Der Diebstahl des neuen Zauberstabs von Professor Ambrosia. Der Astrologe und Zauberer hatte den Stab bereits mit dem nötigen Hokuspokus versehen. Da wurde er ihm unversehens gestohlen. So etwas hatte es in der ganzen Amtszeit von König Leoncio noch nicht gegeben. Sofort ließ er alle Menschen auf dem Marktplatz zusammenkommen. Meine Damen und Herren, irgendein böswilliger Mensch hat dem Professor von Ambrosia seiner gerade erst fertig gewordenen neuen Zauberstab gestohlen. Bürger, das ist unanständig. Also, wer ihn geklaut hat, soll jetzt mal die Hand heben. Nein. Nun gut, es kann ja sein, dass der Schuldige gerade nicht anwesend ist. Aber eins sage ich euch. Wenn sich der Dieb nicht innerhalb von 10 Tagen meldet und den Zauberstab zurückgibt, dann zahlt jeder zur Strafe einen Goldtaler. Basta! Ich kann euch sagen, ihr platzt gleich der Kragen. Und er schlug die Tür zu seinem Palast hinter sich zu, dass es nur so knallte. Nur Professor Ambrosia durfte jetzt mit ihm reden. Alle anderen mussten draußen bleiben. Ich danke dir, Majestät, dass du die Menschen zusammengerufen hast. Die ganze Sache mit dem Zauberstab tut mir sehr leid, lieber Professor. Na ja. Was? Na ja. Na ja, mich wundert nur, dass du nicht auch die Bären zum Appell gerufen hast. Die Bären? Jawohl, die Bären. Glaubst du vielleicht, die Bären seien besser als die Menschen? Natürlich glaube ich das. Die Bären wissen ja nicht einmal, was das Wort stehlen bedeutet. Du lachst, Professor? Ich lache, jawohl. Wenn du willst, kann ich dir schöne Sachen über deine unschuldigen Bären erzählen. Das Geheimnis des Kugelschneckenparks. Eines Abends, während ich ausging, um ein paar Schritte in den Park der Kugelschnecken zu machen. Ja, wo mein Kammerherr Salnitro wohnt, unterbrach ihn König Leoncio. Denn immerhin ist Salnitro einer der angesehensten Bären und ein enger Freund des Königs. Er ist sehr schön und gefällt besonders den jungen Bärendamen. Besonders wohl fühlt er sich auf Empfängen, Bällen und anderen Festlichkeiten, zu denen er dann eine besonders lange Feder am Hut trägt. Jedenfalls sehe ich da plötzlich zwischen den Bäumen, na was? Einen Palast sehe ich, ganz aus Marmor, festlich erleuchtet. Einen Palast? Im Kugelschneckenpark? Jawohl! Und aus den Fenstern höre ich Musik und Gelächter wie bei einem großen Fest. Also? Ich schleiche mich an und sehe durch eines der Fenster. Ja, und? Wer saß da? Deine Bärenmajestät. Besoffen allesamt. Und sie grölen unanständige Lieder. Was? Einige tragen teure Mäntel, andere wälzen sich unter den Tischen und ein paar bohren Löcher in die riesigen Weinfässer, damit ihnen der Strahl gleich in die Gurgel fließt. Das ist eine ganz böse Verleumdung. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen, das schwöre ich. Der König verlor nun keine Zeit mehr und begab sich direkt zum Kugelschneckenpark. Tatsächlich sah er zwischen den Bäumen die Kuppeln eines fantastischen Palastes herüberleuchten. Na, denen werde ich's zeigen. Wutentbrannt eilte er los, um die Trunkenbolde auf frischer Tat zu ertappen. Als er aber aus dem Dickicht des Waldes heraus auf die Lichtung trat, war der prächtige Palast verschwunden. An seiner Stelle stand eine ärmliche Hütte mit einem erleuchteten Fensterchen. König Leoncio, welche Freude, dass du mich zu so später Stunde besuchst. Der Kammerherr Salnitro saß an einem alten Schreibtisch und las beim Schein einer Laterne in einem dicken Buch. König Leoncio sagte gar nichts. Irgendetwas stimmte hier nicht. Es lag so ein seltsamer Geruch in der Luft. Nach Blumen, Speisen und gutem Wein? Aber was sollte er seinem Kammerherrn jetzt sagen? Er konnte ja nichts beweisen. Und vielleicht hatte Ambrosia auch gelogen. Gute Nacht, Salnitro. König Leoncio ging nach Hause und legte sich ins Bett. Er konnte aber keinen Schlaf finden. Hat Ambrosia gelogen? Aber ich habe den Palast doch auch gesehen. Ein verzauberter Palast vielleicht. Der Professor ist der Einzige, der zaubern kann. Und der Zauberstab. Wo ist der Zauberstab? Der Geruch von Zauberstab. Raten und Fremden. Glaubst du vielleicht, die Bären seien besser als die Menschen? Wo ist der Zauberstab? Ob Salnitro was damit zu tun hat? Salnitro. Salnitro. Salnitro. König Leoncio war ganz durcheinander von den vielen Fragen, als ihm am Morgen ein neuer Vorfall gemeldet wurde. Die Plünderung der staatlichen Staatsbank. Banditen mit Masken und Pistolen hatten zu nächtlicher Stunde das Gebäude überfallen, die gepanzerte Tür aufgebrochen und den ganzen Schatz geraubt. In der Staatskasse blieb kein noch so kleines Goldstück mehr. Das waren bestimmt keine gewöhnlichen Verbrecher, erklärte Salnitro aufgeregt, denn er überbrachte dem König die Botschaft. Ganz bestimmt wurde die Gaunerbande von einem schlauen Kopf angeführt, der viel von Wissenschaft und Mechanik versteht. Eine solche Tat kann nur von einem geplant werden. Kammerherr Salnitro machte eine bedeutende Pause und setzte eine ernste Miene auf. Professor von Ambrosia. Natürlich. König Leoncio fiel es wie Schuppen von den Augen. Ambrosia ist eifersüchtig auf uns Bären und immer noch wütend, weil er für Tonio seinen einzigen Zauber hergeben musste. Richtig. Er will uns verleumden und gegeneinander ausspielen. Du bist ein weiser König, Leoncio. Ich bin froh, dir dienen zu dürfen. Und jetzt hat er uns auch noch unser Gold gestohlen. Das ist wirklich ein widerlicher und abscheulich brutaler Verbrecher. Professor von Ambrosia wurde sofort verhaftet und in den Kerker gesperrt. Aber? Aber was? Aber, so haben sich später manche gefragt, warum schnüffelt im Bankhaus zusammen mit den Polizisten ein gewisser Bär namens Gelsomino herum, der doch eigentlich gar nichts dort verloren hat? Gelsomino, der immer nur rumstrolcht und eigentlich nichts Vernünftiges macht. Der aber eine selten gute Beobachtungsgabe hat und Dinge wahrnimmt, die selbst Universitätsprofessoren manchmal übersehen. Hey, du Schnüffler, was hast du da vom Boden aufgehoben? Nix, nur ein paar Haare. Haare? Ja. Gib her. Ja. Das sind doch die Barthaare des Zauberers. Das ist der Beweis. Gelsomino setzt ein blödes Lächeln auf, als würde er das alles nicht so richtig verstehen. Aber innerlich ist er hellwach. Das sind Bärenhaare. Dafür würde ich meine Seele verwenden. Ich muss den König warnen. Und mit der Morgenpost erreichte den König folgender Brief, der nicht so ganz perfekt geschrieben war, denn in der Schule hielt man Gelsomino immer für einen rechten Esel. Mein lieber guter König, dich umgeben fiese Schlangen. Und außerdem hast Unrecht du begangen. Den Falschen hast in den Knast gesteckt, drum jeder Dieb sich jetzt die Schnauze leckt. Warum ich nicht komme, es dir direkt zu sagen. Na, am Ende geht's noch mir an den Kragen. Komm also abends einmal her, in die Nummer 5 der Straße La Bruyère. Am besten gehst du im feinen Jackett, oder wenn der König vielleicht nen Frack hätt. Mir ist's egal, ob ich Geld hab oder Gold, das war's, was ich dir sagen wollt. Jetzt ist's mir ums Herz nicht mehr so schwer. Viele Grüße, Gelsomino, der Bär. Der König wusste nicht mehr ein noch aus. Was ist das? Eine neue Teufelei. Allerdings war ihm Gelsomino schon immer sympathisch gewesen und so wollte er seinem Rat folgen. Als es Nacht wurde, zog er sich einen Abendanzug an. Das erste Mal in seinem Leben. Und ging in die Straße La Bruyère Nummer 5. Gewonnen! Ein schöner Zug. 20.000 für mich. Verdammte Schlumpenpack, ich bin ruiniert. Du musst wandern, von wem ein Bär zum Welche Verdorbenheit offenbarte sich König Leoncio, als er in dem großen Saal Dutzende sehr elegant gekleideter Bären sah, die mitten im Glücksspiel waren? Junger Mann, du schuldest mir noch 500 Zechinen. Hier, nimm diesen Anhänger. Mein Vater hat ihn mir geschenkt. Er ist aus Gold und bestimmt das Doppelte wert. Wisst ihr, wer das war und das Geburtstagsgeschenk des Vaters versetzen wollte? Tonio! Ja, es war Tonio, der Sohn des Königs, und er verprasste dort seinen Prinzensold. Tonio, Unglückseliger! Gelsomino hatte also recht gehabt. Die Verhaftung von Ambrosia hatte nicht gereicht, das Übel zu beseitigen. Und sein eigener Sohn war in die Fänge dieser üblen Gesellen geraten. Als der König eine Stunde später mit der Polizei anrückte, um die Spielhölle auszuheben, waren alle Bären ausgeflogen. Daraufhin berief der König am nächsten Tag eine Volksversammlung ein, um sich Rat zu holen und die Lage zu erkunden. Bären und Menschen kamen auf dem großen Platz zusammen. Hört nun also das Protokoll dieser Versammlung. Es begann der König, dass es ihm fast die Stimme raubte. Wer war es, der den Zauberstab klaute? Die Menschen sagten, wir nicht. Genauso die Bären, wir sind nicht dieser Wicht. Der König, Gianitro, hast du keinen Verdacht, wer all diese wüsten Dinge macht? Gianitro? Majestät, was ihr euch so denkt, eure Augen seien auf was Widriges gelenkt. Der König, ich müsst wohl einen Zauberstab besitzen, um aus der Bank den letzten Cent zu stibitzen. Majestät, Schluss mit diesen düsteren Dingen, bin gekommen, euch frohe Botschaft zu bringen. Darauf der König, nein, ich will das jetzt wissen, wer hat das alles auf dem Gewissen? Und wieder Gianitro, ich zeig's euch vor allen und glaub, dieses Denkmal wird allen gefallen. Ja, ich glaub, dieses Denkmal wird allen gefallen. Ja, ja, ich glaub, dieses Denkmal wird allen gefallen. Was Gianitro dem König hinhielt, war die Zeichnung eines riesigen Standbildes, das ihn, König Leoncio, darstellen sollte. Oh mein guter Gianitro, erst jetzt begreife ich, wie sehr du mich liebst. Ach, wie konnte ich auch nur einen Augenblick an dir zweifeln? Ihr habt's gemerkt. Diesmal verhielt sich der König wie ein Einfaltspinsel. Die Eitelkeit hatte alle seine Sorgen weggeweht. Warum sollte er sich um Verbrecher und Spielhöllen kümmern? Los, in die Berge! Wir brauchen Marmor! Viel Marmor! Und wer dachte noch an den Brief von Gelsomino? Ingenieure, Maurer, Steinmetze, zack, zack! An die Arbeit! Hunderte von Bären arbeiteten Tag und Nacht, Stein auf Stein. Und schon bald war der Rumpf fertig und man kam am Kopf an. Das Maul des gigantischen Bären, der so groß wie ein Schiff war, zeichnete sich gegen das Blau des Himmels ab. Warum ist dieses Maul so lang? Wunderte sich König Leoncio. So ein langes Maul habe ich doch gar nicht. Gianitro vielleicht, aber ich doch nicht. Er hatte nicht den Mut, das öffentlich zu sagen, weil er niemanden verärgern wollte. Schon gar nicht seinen treuen Kammerherrn Gianitro. Und dann passierte noch was. Nie hat man seine Ruhe. Die ungeheure Seeschlange, die an den Strand kommt, um alles zu vernichten. Die Schlange hatte einen riesigen Hals und schon drei Häuser und eine kleine Kirche samt Pfarrer und Kirchendiener verschlungen. Die Menschen waren schreckensstarr, als sie das hörten. Und in ihrer Verzweiflung fingen sie an zu singen. Oh, du große Meeresschlange, aus der Welt der Schemen, bringst du Hoffnung, bringst du Tränen, machst du froh uns oder bange. Und es sang die Schlange. Ich bring euch ein Geheimnis aus den Tiefen. Ich fauche, brülle, speie es euch entgegen. Kunde von den fremden Wegen. Schwarze Dinge, die nur schliefen. und wieder die Menschen. Vor dem Abgrund, vor dem Bösen rettet uns ein mächtiger Gott, der wir selbst sind, und mit Tösen führen wir dich aufs Schafott. Und die Schlange in euch alle Ewigkeit. Nichts als Tod und lauter Schrecken. Aus meinem Schlund die Hölle schreit. Voll Gift die Zähne blecken. Um die Stadt vor der grässlichen Schlange zu retten, stieg König Leoncio mit seinen mutigsten Bären zum Meer hinunter und nahm ein Ruderboot, um gegen das Monster zu kämpfen. Leoncio, am äußersten Rand des Bugs stehend, hebt die Harpune, bereit, der Bestie den ersten Schlag zu versetzen. Und siehe da! Aus den Wellen schnellt ein Hals empor, so dick wie eine Eiche, und darauf der fürchterlichste Kopf, den man sich vorstellen kann. Leoncio schleudert die Harpune. Sie zischt wie ein Blitz und versinkt gut 3 Spannen tief im Schlund des Untiers. Gleichzeitig schießen die Gefährten, um der Schlange den Rest zu geben. Und unter ihnen war ein Verräter, Salnitro. Er hatte nicht auf die Schlange geschossen, sondern in den Rücken des tapferen Königs, der die Stadt eben vor der Seeschlange gerettet hatte. Er hatte den Zauberstab gestohlen. Er war für das Gelage im verhexten Palast verantwortlich. Er hatte die Bank ausgeraubt. Er wollte nach der Krone greifen und selbst König werden. Und das Denkmal war in Wirklichkeit für ihn. Und deshalb hatte er auf den König geschossen. Der treue Gelsomino hatte alles beobachtet und schlug dem Verräter mit einem Hieb seiner Axt den Kopf ab. Tragödie. Mit dem tödlich verwundeten König an Bord fuhr das kleine Schiff zum Ufer. Man trug ihn in den Palast. Die Ärzte schüttelten den Kopf, als wollten sie sagen, dass jede Hoffnung vergebens sei. Verlass uns nicht, Papa. Was sollen wir ohne dich tun? Du hast uns aus den Bergen heruntergeführt. Du hast uns von den Feinden und von der Seeschlange befreit. Wer soll nun unser Volk führen? Quäl dich nicht, Tonio. In dieser Welt ist niemand unersetzlich. Ein anderer wird mir nachfolgen. Aber ihr müsst mir eine Sache versprechen. Und alle, die im Raum standen, waren ganz still und lauschten den Worten ihres sterbenden Königs. Kehr zurück in die Berge. Verlasst diese Stadt, in der ihr Reichtum gefunden habt, aber keinen Seelenfrieden. Reißt euch diese lächerlichen Kleider vom Leibe. Werft das Gold fort. Schmeißt die Kanonen und Gewehre weg. Werdet wieder diejenigen, die ihr einmal wart. Trinkt wieder das reine Quellwasser, nicht den Wein, der eure Gesundheit zerstört. Wir sind fett geworden, meine Freunde. Lebt wohl. König Leoncio schloss die Augen. Freundliche Schatten, die Seelen der alten Bären, die im Kampf gefallen waren, sie näherten sich, um ihn ins ferne Bärenparadies zu begleiten. Und mit einem Lächeln schied er aus dem Leben. Am Tag darauf gingen die Bären fort. Sie verließen die Paläste und Häuser, so wie sie waren, ohne auch nur eine Stecknadel mitzunehmen. Alles Geld verteilten sie an die Armen. Die Menschen standen dicht gedrängt an der Straße, als die Bären hinauszogen. Am traurigsten waren die Menschenkinder. Denn sie hatten viele Freunde unter den Bären gefunden. viele Jahre später, als die Bären längst in ihrem Reich waren, oder auch woanders, wer vermag das heute schon zu sagen, viele Jahre später jedenfalls, hat man unter den Steinen einer verwitterten Statue mit halbfertiger Schnauze einen Zettel gefunden, auf dem der Text zu einem Lied stand, das aus jenen Tagen stammen musste. Ein Lied, das die Menschenkinder zusammen mit den Bärenkindern zum Abschied gesungen haben. Geht nicht fort, ihr kleinen Bären, es wird bald dunkel, schwarz der Weg. Könnt ihr euch gegen Hexen wehren, auf düsterem Pfad, auf steilem Steg? Wie die Bären einst Sizilien eroberten, nach dem Roman von Dino Buzzati. Aus dem Italienischen von Heide Ringe. Hörspielbearbeitung Robert Schön.